Ich stand, wie Menschen meistens stehen, doch sah nichts. Das war mir neu, man kann ja häufig sehen, wie alle Dinge rundherum geschehen, nur wenn mein Blick nicht täuschte, dann geschah nichts. Da stand ich nun und sah nicht viel, naja, nichts. Das soll, wer das verstehen kann, verstehen. Ich sorgte mich schon um mein Wohlergehen und rang und sprang und sang la la la la. Nichts. Ich stand, das sagte ich schon oben einmal, und wusste keinen Rat, weil nichts geschah. Ich stand und war den Tränen nah. Ich stand und nahm mir hilflos vor, ich wein mal, obwohl ich das im Grunde gar nicht mag. Ich weinte und ich wachte auf und lag.